بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen alhamdulillah endlich weiter mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami rahmatullahi alayh. Und wir sind bei der 63. Frage angelangt und wie immer muss ich vorerst anmerken, dass man aufpassen muss bei Übersetzungen, grundsätzlich. Denn das sieht man hier ganz klar bei der, dieser 63. Frage und deren Antwort, dass es sehr, sehr schlimm sein kann, wenn man das nicht richtig übersetzt, wenn man das richtig nicht, oder diese Sache eben nicht richtig lernt. Deswegen rate ich grundsätzlich jedem an, wenn er ein Buch durchgeht, und er hat Fragen oder etwas hört sich komisch an. Am besten natürlich, wenn dieses Buch erklärt wird, mit einem Sheikh durchgehen, mit einem Talib al-Ilm-Wissen durchgehen. Ansonsten, wenn er Fragen hat, an ein Wissen wenden, damit diese Problematik gelöst werden. Um das deutlich zu klären, wir schauen mal in die 63. Frage. Der Übersetzer sagt hier, kann man von allen Namen, die verbunden sind mit seinen Taten, Eigenschaften abgeleitet werden? Er kann von allen Namen, die verbunden sind, mit seinen Taten, Eigenschaften abgeleitet werden. Und der eigentliche Titel heißt aber, هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية. Das bedeutet, eher, kann man von jeder Tat, also von jeder Tat, die Allah tut, sozusagen, oder die er beschreibt im Koran, einen Namen ableiten für ihn. Nicht andersherum, einen Namen für ihn ableiten, das werden wir gleich in der Erklärung auch sehen, oder sind alle Namen Tawqifiyya? Tawqifiyya, so feststehend, verstehend durch Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die korrekte, korrekte Antwort darauf, der zweite Teil. Alle Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die sind feststehend. Nur Allah subhanahu wa ta'ala sagt, welche Namen er hat im Koran und die authentische Sunna, die uns das überliefert. Alles andere können wir nicht annehmen. Zum Beispiel der bekannte Hadith mit den 99 Namen, wo sie aufgezählt werden, da sind einige Namen, die nicht korrekt authentisch überliefert wurden. Aber grundsätzlich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran mit einem Namen beschreibt, er sagt zum Beispiel, er ist Al-Khaliq, er ist der Erschaffer, dann kann man sagen, Allah ist Al-Khaliq, er ist Al-Rahman, er ist Al-Rahim, er ist Al-Hakim. Aber wir können nicht andere Dinge sagen, die wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Auf jeden Fall sagt er, Übersetzer oder der Autor hier, die Namen von Allah sind festgesetzt durch den Koran und die Sunna. Das ist, was wir gerade gesagt haben. Allah wird nur mit den Namen genannt, mit denen er sich selbst benannt oder sein Gesandter ihn benannt hat. Und so ist das korrekt, wie ich das gerade erläutert habe. Nur, wir können Allah subhanahu wa ta'ala nur so nennen, wie er sich selbst im Koran genannt hat oder authentisch überliefert wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er weiter, und jetzt nicht von jeder Tat, mit der Allah sich beschrieben hat, können Eigenschaften abgeleitet werden, aber es gibt Namen, die von seinen Taten abgeleitet werden. Er sagt, nicht von jeder Tat, mit der Allah sich beschrieben hat, können Eigenschaften abgeleitet werden. Ja, also nicht jede Tat, die er beschreibt, können wir sagen, ist eine Eigenschaft. Aber gleichzeitig auch können wir nicht sagen, dass es ein Name ist. Das hat er hier vergessen zu erwähnen. Ja, das hat ihr das, also wenn, wir werden das gleich sehen, inshallah ta'ala. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er erschafft und er hat im Koran erwähnt, dass er der Erschaffer ist mit dem Namen, dann können wir sagen, Allah ist Al-Khaliq, der Erschaffer, und er erschafft und er ist der Einzige, der erschaffen kann, sozusagen. Er hat diese Eigenschaft besitzt. Und er sagt doch, aber es gibt Namen, die von seinen Taten abgeleitet werden. Also das ist, also es gibt Taten, wie das mit dem Erschaffen, dann können wir sagen, er ist der Erschaffer, aber auch nur, weil das im Koran auch so erwähnt wurde. Also, dass Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran so erwähnt hatte. Und er bringt jetzt Beispiel, Allah ist es, der euch erschaffen hat und dann versorgt hat, hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Und das sind alles Taten von Allah subhanahu wa ta'ala, die jetzt in diesem Vers erwähnt werden. Dann sagt er, er subhanahu wa ta'ala hat sich selbst Schöpfer, Versorger, Bringer des Todes, Bringer des Lebens, also er macht lebendig und er lässt sterben, und Organisierer genannt. Aber das auch nur, nicht in diesem Vers, sondern auch in anderen Versen, die diese Sache bestätigen, die diesen Namen bestätigen. Denn die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind alle tawqifiyya, bestimmt festgesetzt von Allah subhanahu wa ta'ala, von niemand anderes. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir können nicht, wenn wir eine Eigenschaft haben oder etwas im Koran lesen, eine Tat lesen, die getan wird, und sagen, okay, Allah ist so und so. Und das sehen wir gleich. Und darauf bringt er, er sagt, es gibt einige Taten, die Allah sich selbst gegeben hat, auf dem Weg der Vergeltung oder Begegnung, die bezeichnen sein Lob und seine Vollkommenheit. Die Übersetzung ist hier, muss ich sagen, grauenhaft. Allah musta'an. Aber ungefähr das Gleiche, was ich eben gesagt habe, dass man, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen sagt im Koran, die als Strafe dienen, oder die als Sachen der Begegnung, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala begegnen werden und sie werden das demütig. Das sehen wir gleich an den Beispielen. Aber die gleichzeitig nicht negativ sind, sondern vollkommen und positiv, niemals negativ sind. Wie zum Beispiel, Allah sagt, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch er ist es, der sie betrügt. Aber so würde man das Wort wörtlich übersetzen. Und das ist hier natürlich nicht mit Betrügen, ist hier nicht natürlich Betrügen gemeint, wie wir das kennen. Die Heuchler, ja, die wollen Allah betrügen, sie wollen Allah reinlegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt die, das verborgen in den Brüsten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist einfach nur eine arabische Redekunst, könnte man sagen, dass er darauf antwortet, doch er ist das, der sie betrügt, also er ist es, der sie bestraft, heißt es hier in diesem Kontext. Ja, der ist es, der sie bestrafen führt für das, was sie an Betrug machen wollten oder betrogen haben. Und das ist klar, es ist einfach zu verstehen. Niemand von uns sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Betrüger oder Allah subhanahu wa ta'ala betrügt in dem Sinne, wie wir das verstehen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala bestraft jene Betrüger, die aus seiner Gerechtigkeit heraus. Und das ist das, was er vorher mit Gerechtigkeit gemeint hat. Und diese Tat, die er tut, die Bestrafung ist natürlich aus seiner Gerechtigkeit, was wiederum sein Lob und seine Vollkommenheit wieder darstellen. Und er bringt den nächsten Vers und sagt, und sie schmiedeten Ränke und Allah schmiedete Ränke und Allah ist der beste Ränkenschmieder. Also wa makaru wa makara Allah, Allah khairul makirin, also Pläne schmieden, das etwas. Das ist normalerweise ein negativer Begriff. Aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist das positiv. Warum? Weil sie Pläne schmieden, um Allah und seinen Gesandten zu betrügen, um ihn fallen zu stellen und so weiter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat für sie schon Strafen vorbereitet für das, was sie gemacht haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen im Wortlauf, wie man das sagt, das ist nicht etwas, das man zurückzuführen ist auf Allah, dass man sagt, Allah ist der Pläne Schmiede, Allah ist derjenige, der so im Geheimen etwas schmiedet, er will sie reinlegen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala betrügen und hier ist das Gleiche. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie dafür, dass sie diese Pläne schmieden und machen, bestrafen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch andere Pläne. Ja, sie wollen, so wie es heißt bei Ibrahim a.s. Und sie wollten ihn reinlegen, ins Feuer schmeißen, sie wollten ihn betrügen sozusagen und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie von den Unteren gemacht. Als sie ihn reingeschmissen haben, hat er das Feuer einfach nicht mehr Feuer sein lassen, subhanallah. Und das ist das, was man versteht darunter. Dass sie machen einen Plan, aber Allah hat einen anderen Plan. Ja, Allah hat einen besseren Plan und Allahs Pläne sind besser. Sozusagen ist das hier zu verstehen. Aber keiner würde sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist der Täuscher, er täuscht, er betrügt. Ja? Niemand würde das sagen. Und genauso ist auch mit dem nächsten Vers, wo es heißt, sie haben Allah vergessen und so hat Allah sie vergessen. Allah vergisst niemals, subhanallah. Allah ist derjenige, der vergessen lässt und der sich erinnern lässt. Allah hat vergessen, erfunden, ja? Erschaffen, subhanallah, diese Sache. Deswegen, sie haben Allah, selbst bei dem ersten, wenn man sagt, sie haben Allah vergessen, heißt das nicht mal vergessen. Sondern sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn nicht angenommen, sie haben nicht anerkannt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag dann, so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dann am jüngsten Tag dafür bestraft. So wie es im Koran-Vers heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie dann blind erschaffen und er wird sagen, ja Allah, ich war doch sehend, warum hast du mich blind gemacht? So wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, so und genau so sind zu dir meine Beweise gekommen. Und du hast sie abgelehnt und so wirst du diesen heutigen Tag vergessen. Sozusagen, du wirst dafür bestraft. Subhanallah. Und das ist das, was man aus diesen Sachen versteht. Deswegen muss man das Wissen immer von Wissenden lernen und nicht alleine von Büchern, wenn man nicht das notwendige Wissen dafür hat. Subhanallah. Und jetzt macht der Übersetzer wie hier wieder einen Fehler. Er sagt, die Taten können ihm nicht im Kontext mit dem Ayat zugeschrieben werden. Den obigen Ayat. Aber der Autor sagt hier, die Taten, diese Taten oder diese Aussagen, diese Wörter, wenn wir es genau nehmen, können ihm nur in diesem Versen zugeschrieben werden und außerhalb ist es nicht erlaubt. Also wir können nur im Koran sagen, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, sie betrügen Allah und er betrügt sie, ja, wortwörtlich natürlich gesehen. Aber wir können nicht sagen, ja, Allah wird euch schon betrügen. Also im Wortlaut. Das ist nicht erlaubt und das ist nicht von der Aqida. Ja, das hat der Übersetzer ja ein bisschen inkorrekt gemacht. Deswegen, wir dürfen das nur in diesen Ayat benutzen, in diesen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat und nicht von unseren eigenen Gedanken her. Deshalb, sagt er hier, deshalb ist es nicht erlaubt zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala täuscht, betrügt, spottet und so weiter. Darüber hinaus ist es nicht erlaubt zu sagen, dass Allah ein Betrüger, Täuscher, Spotter ist und so weiter. Kein Muslim und kein Vernünftiger sagt so etwas. Allah hat sich selbst mit diesen Taten beschrieben, außer auf dem Weg. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht mit diesen Taten beschrieben. Ja. Sondern er hat diese Wörter nur benutzt, um, wie gesagt, diese Vergeltung und Strafe anzudeuten. Er sagt hier, außer auf dem Weg der Vergeltung für diejenigen, die ungerecht begehen. Und das ist, wie wir gerade erklärt haben. Also das wurde nur erwähnt, weil man das im Sprachgebrauch sozusagen so anwendet. Das heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala natürlich betrügt oder Betrüger ist oder sonst in diese Sache. Grundsätzlich sind diese Sachen ja negativ besetzt, subhanallah. Aber das, wie gesagt, solche Sachen muss man inshallah ta'ala mit wissenden Leuten durchkommen. Und inshallah ta'ala ist das hier eine gute Hilfe für euch, bi'idhnillahi ta'ala. Und dann sagt er weiter, es ist bekannt, dass die Sünde mit der Gerechtigkeit zusammentrifft. Das ist ein bisschen unklar, was hier gemeint. Es ist bekannt, dass die Sünde, also vom Übersetzer ist das unklar. Es ist bekannt, dass die Sünde mit der Gerechtigkeit zusammentrifft, wenn sie die Gerechtigkeit von einem Geschöpf kommt, so ist sie gut für einen Teil der Schöpfung. Wie wäre es dann, wenn die Gerechtigkeit vom Allwissenden Schöpfer kommt? Also, er will hier eigentlich damit sagen, dass wenn jemand eine Sünde begeht, er dafür gerecht bestraft wird. Also, er bekommt seine Gerechtigkeit dafür. Der wird schon noch Gerechtigkeit erfahren, sozusagen. Und er sagt, wenn die Gerechtigkeit von einem Geschöpf kommt, also wenn jetzt die Menschen zum Beispiel gerecht sind, wenn jemand betrügt, ja, dann, oder wenn jemand etwas von einem anderen klaut, dann wird Gerechtigkeit vergolten und der bekommt seine Sachen zurück und der andere bekommt seine Strafe zum Beispiel. Das ist schon Gerechtigkeit und das ist eben, was eine Sünde mit sich führt, sagt er. Er sagt, was ist, wenn die Gerechtigkeit vom Allwissen und Allschöpfer kommt, wenn du sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala betrügen willst und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann dafür eine Gerechtigkeit ausüben, sozusagen, indem er diesen Betrug, diese Pläne, Schmiederei, dieses Auslachen, dieses Spotten gerecht behandeln wird an dem Tag, wo er sagen wird, wo sind eure Teilhaber, die ihr neben mir angerufen habt, so ruft sie doch und sie werden sie rufen und keiner wird ihnen antworten, subhanallah, und er wird ihnen zeigen, dass sie in der Irre waren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Inshallah ta'ala konnten wir das verstehen, nochmal kurz abschließend, ich weiß, diesmal ist ein bisschen länger, aber sollten wir ganz gut verstehen, Allahs Namen sind Tawqifiyya. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt seine Namen selber. Wir können nicht von uns selbst aus irgendwelche Namen ableiten. Es gibt aber Eigenschaften und genauso ist es auch mit den Eigenschaften, wobei Eigenschaften ein bisschen freier sind. Also wir können bestimmte Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, also Wörter, die als seine Taten beschrieben werden, nicht davon Namen oder Eigenschaften eigenständig ableiten. Die Namen komplett sind Tawqifiyya, das heißt nur Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Bestimmte Eigenschaften können wir ableiten, aber auch nur die positiven. Ja? Und andersherum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften erwähnt im Koran, so können wir von Eigenschaften nicht die Namen ableiten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist allein derjenige, der die Namen bestimmt. Aber wir können von den Namen alles andere ableiten. Also wenn wir einen Namen haben, zum Beispiel Ar-Rahim oder Ar-Rahman, der Barmherzige, dann können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig und Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt sich. Das heißt, er ist barmherzig als Ziffer-Eigenschaft und er erbarmt sich als Fi'l, als Tat. Das können wir machen. Aber andersherum ist immer Problematik. Von einer Tat zum Namen ist nicht erlaubt. Von einer Tat zu Eigenschaften nur für Wissende und von einer oder nur im positiven Sinne und von einer Eigenschaft zu Taten auch nur für Wissende, inshallah ta'ala, dass wir das richtig, inshallah ta'ala, verstehen. Falls ihr Fragen habt, inshallah ta'ala, könnt ihr mir schreiben. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.